Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 21. Mit Walter Bishop Jr., John Hartford, Don Gibson, Billy Bauer, Mans Lipscomb, Carl Kress und Dick McDonough, Buddy Moss, Eddie Boyd, Dunn and Dewey, The Mojos, Billy J. Kramer and the Dakotas, The Merseybeats, Johnny Sen and the Raymo Four, The Denizens, Rory Storm and the Hurricanes, Willie Lee Perryman, a.k.a. Piano Red, a.k.a. Dr. Feelgood und der Atlanta Rhythm Section. Nicht alle Bands hatten mit den Orten, die sie in ihren Bandnamen trugen, wirklich zu tun. Die Atlanta Rhythm Section schon. Wir hörten Ernestine aus dem Jahre 1972. Thank you. Wenn jemand wie Sonny Rollins über den Pianisten Walter Bishop sagte, er sei von den Musikjournalisten und den Jazzliebhabern unterschätzt worden, dann gehe ich davon aus, dass Rollins diese Aussage nicht nur tätigte, weil er Bishop seit seinen Jugendtagen schon kannte und mit ihm persönlich befreundet war. 1927 geboren, war Bishop nur wenige Jahre älter als Rollins und begann seine Musikerkarriere bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Laufe dieser spielte er mit Miles Davis, Charlie Parker, Stan Getz, Oscar Pettiford, Art Blakey, um einige bekannte Namen zu nennen. Wir hören Soul Village mit der Bandformation Four Circle, aufgenommen für das Label Black Jazz. You can do anything. But you mind, it's a berry you can't find. Just take a little time. Follow the signs, let things rhyme. It's whatever you get off behind. Now I know what if it wasn't nobody's fool. Or she wouldn't go to church, and she wouldn't go to school. And she made it with a preacher in her grandma's attic. And now the poor chick's a religious fanatical. You could do anything, but you can buy, and it's there you can find. Just to take a little time, follow the signs, let things rhyme. It's whatever you get off behind. That old Panama red will is so hard to get. Tastes much better than a filter cigarette. Music in your head and a sun in your belly. Don't take strife for four of the neighborhood deli. Goes rip, rip, rip. You can do anything. Two for mine, and it's a bit you can't find. Just to take a little time. Follow the signs, let things rhyme, as you'll never get off behind. I sit around a beating on a tabletop. I can't sit still, man, the suit's on the stop. All the people in the corner gotta stop and stare. Can't take a hippie anywhere when he's going. Rip, rip, rip. Say goodbye. Fool, I am a fool, I am to hang my head and cry. Left me with these low-down, lonesome, long-gone blues. What'll I do, what'll I do, what'll I do? Loving one like you. Should've known, I should've known that you could not be true. Left left me with these low-down, lonesome, long-gone blues. What'll I do? What'll I do? What'll I do? Sitting here crying. Tears keep flowing. Paul, eine Live-Aufnahme von John Hartford, den wir hier singend, Gitarre spielend und als Flatfoot-Dancer hörten, war in erster Linie als Komponist von Gentle on My Mind bekannt, ein späterer Evergreen, den er auch als erster auf Schallplatte einspielte. Das blieb sein größter Hit und er wechselte später von den großen Plattenfirmen wie RCA und Warner Brothers, wie viele andere auch, zu den kleineren unabhängigen Labels, in seinem Falle Rounder Records. Das war eher ein Speziallabel für Bluegrass, Newgrass, Blues und dergleichen. Und man fand ihn dort und live im Umfeld von Musikern wie Tad Taylor, Norman Blake, Mike Seeger oder David Grissom. Don Gibson war zwar eher als Balladensänger bekannt, aber er nahm auch Abtempo-Nummern auf. Wir hörten aus dem Jahr 1957 Sittin' Here Cryin'. Im Gegensatz zu Hartford hatte Gibson dann doch mehrere Hits, sowohl als Interpret wie auch als Komponist. Sea of Heartbreak, Oh Lonesome Me, I Can't Stop Loving You, letzteres unter anderem von Ray Charles und Elvis Presley auf Vinyl verewigt. Sowohl Neil Young wie Roy Orbison waren große Gibson-Fans. Neil Young nahm 1970 Oh Lonesome Me auf, Roy Orbison gar ein ganzes Album mit Don Gibson-Kompositionen 1967. Thank you. We're gonna get drunk, white folks. We're on Fifth Street. Get some alcohol. We're on Fifth Street in the morning. Buy some alcohol. Tore and put a little water. Didn't put a drop at all. Drunk my alcohol this morning and walked on down the street. Drunk my alcohol this morning and walked on down the street. My eyes got so heavy, couldn't see my feet. She said, Danny, Daddy, you ain't no good at all. She said, Daddy, Daddy, you ain't no good at all. You don't do nothing. Drink your alcohol. You don't look like you say you do. You don't love me, babe, like you say you do. You can't be my woman. Somebody else is too. One thing people can't understand myself. Here's one thing I can't understand myself. Every woman I get, she's got somebody else. Left home this morning, played like I was gone. Left home this morning and played like I was gone. When I slip back, somebody's in my baby's home. Shot that woman, that she would try. Yes, I shot that woman, thought that gal would die. Tell me, babe, I want your rolling done. Tell me, babe, I want your rolling done. I want you to do like my old time rider done. Come on in his house, get your morning exercise. Come in his house, woman, get your morning exercise. When I get through with you, you're gonna take your farewell ride. Got a 2x4 toting in my hand. Got a 2x4 toting round in my hand. When I get through with you, you know how to treat your next man. Vier sehr unterschiedliche Gitarristen. Billy Bauer nahm 1956 seine einzige LP namens The Plectrist auf. Für das musikalische Fundbüro habe ich mal den Titel Lincoln Tunnel ausgesucht. Rhythmusgruppe bildeten der Bassist Milt Hinton und der Schlagzeuger Ozzie Johnson. Bauer widmete sich in der Hauptsache dem Lehren von Musik, ähnlich wie der Pianist Lenny Tristano, mit dem Bauer seit den 1940ern oft spielte und auch aufnahm. Bauer unterrichtete bis ins hohe Alter von 89 Jahren an seinem Gitarreninstitut und wurde mit zunehmendem Alter immer experimenteller. Der 20 Jahre ältere Bluesgitarrist und Songster Mans Lipscamp war eher Traditionalist. Er wurde 1960 für Schallplattenaufnahmen entdeckt, war aber schon sehr viel länger aktiv, hauptsächlich im Bereich Tanz- und Straßenmusik sozusagen. Er kannte noch die Blueslegende Blind Lem Jefferson, von dem er allerdings nicht so viel hielt. Er meinte, Jefferson würde den Rhythmus nicht halten und die Form dazu auch nicht. Das machte allerdings Mans Lipscamp alles ohne Probleme. Wir hören den Whiskey Blues, aufgenommen Ende der 60er Jahre für das Ahuli-Label von Chris Drachwitz. Da hatte Mans Lipscamp schon die 70 überschritten, klang aber immer noch sehr frisch. So ein klein wenig Husten kann man ja auch als junger Mensch haben. Schicken à la Zwing hätte Lipscamp bestimmt auch gefallen, auch wenn er es nicht im Gegensatz zu Carl Kress und Dick McDonough hätte selbst zubereiten können. Sein Fingerpicking-Style war dann doch komplett anders als das Plektrumspiel der beiden frühen Jazzgitarristen, die noch als Banjo-Spieler begannen und erst später zur Gitarre wechselten. Kress behielt sogar noch die Quintenstimmung des Banjos für die Gitarre bei. Dick McDonough starb bereits 1938 mit nur 34 Jahren, also noch bevor Charlie Christian so richtig als Pionier der E-Gitarre wahrgenommen werden konnte. McDonough hatte unter anderem ja auch mit Benny Goodman gespielt, aber auch mit Artie Shaw und den Dorsey Brothers, alles wohlklingende Namen in der Swing-Ära. Big boat came along. Said I was down Red River when that big boat came along. Oh, I said it's taking my baby, it left for me all alone. Flow on, Red River, flow on. Until that day I'm gone. Said I'm going to Red River, I'm gonna sit right on the ground. Said I'm going to Red River, Lord, I'm gonna sit right on the ground. Said if I don't find my baby, I'm gonna jump overboard and drown. can see my baby, she's standing on that other side. Said I can see my baby, she's standing on that other side. Said I'd swim Red River, but it's too doggone deep and wide. Champagne stole my love from me. Buddy Moss mit Red River Blues 1933, Eddie Boyd Blue Monday Blues 1959 mit dem Gitarristen Robert Junior Lockwood und Don and Dewey mit der Coverversion Pink Champagne, ursprünglich von Joey Liggins. Der Gitarrist, Sänger, Harmonikaspieler Buddy Moss kam aus dem Umfeld von Blind Willie McTell, Curly Weaver und Barbecue Bob, alle aus Georgia, alle zwischen 10 und 15 Jahre älter als Moss, der in den 30er Jahren mehr Platten als jeder der erwähnten verkaufte, inklusive der Blueslegende Blind Willie McTell. Eigenartigerweise ist er für die Bluesplattensammler und Freunde auch einer der unbekanntesten, obwohl er bis in die 80er Jahre lebte und bis in die späten 1970er Jahre live auftrat. Zwar machte er Plattenveröffentlichungen bis 1941, hatte aber das Pech, dass während des Blues-Revivals in den 1960er Jahren seine neuen Aufnahmen aus den 60er und 70er Jahren zu Lebzeiten nie veröffentlicht wurden. Seit den 1930er Jahren spielte der Pianist und Altersgenosse von Buddy Moss, Eddie Boyd, Platten ein, anfangs als Session-Pianist für Musiker wie Jazz Gillum oder Sonny Boy Williamson den Ersten, seit Ende der 1940er Jahre aber auch als eigenständiger Künstler. Seine Aufnahme Blue Monday Blues erschien auf dem B&Baby Record Label aus Chicago, einer eher kleinen Plattenfirma des Nachtclubbesitzers Cadillac Baby. Interessant ist das Gitarrenintro des Gitarristen Robert Junior Lockwood, einem Protégé von Robert Johnson, der hier aber etwas eher wie von Lonnie Johnson beeinflusst klingt. Ich würde mal das als sogenanntes Signature Lick von Robert Junior Lockwood bezeichnen. Also ein Lauf, an dem ich ihn immer sofort erkenne, das spielt sonst keiner, und wenn es jemand spielt, dann hat er es eindeutig nachgespielt von Robert Lockwood Jr. Pink Champagne war um 1950 ein großer Rhythm and Blues Hit für den Pianisten und Sänger Joe Liggins. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre nahmen Don and Dewey diesen Titel für das gleiche Label, nämlich Specialty, noch einmal auf. Don and Dewey, das waren Dewey Terry, Gesang und Gitarre, und Don Sugarcane Harris, Gesang, Bass und elektrische Geige. Don Sugarcane Harris wurde später ein sehr bekannter Jazz-Violinist. Er spielte aber auch bei Frank Zappa und lange auch bei der Johnny Otis Show. Auch zurück zum Duo Don and Dewey, die einige Popklassiker und Standards für die Bands aus der Beat-Ära schufen. Dale and Grace und später Donny und Mary Osmond hatten Charterfolge mit Leaving It Up All to You, und auch Farmer John wurde nicht nur von den Searchers aufgenommen. I know. nobody can. Let me give you love and like nobody can. Let me give you love and like nobody can. No, no, no, no, no, that your love is true. No, no, no, no, no, I'll be good for you. Everything's all right. Vibes. walking by. You were with some other guy. Lies, lies, oh, oh. You've been cheating all along the line. I don't know why I bothered with you. I guess I believed you were gonna be mine. Now I'm gonna turn your head away wrong. Hey, you don't weigh what I want, baby. Come around, around, around. Zuerst The Mojos, Everything's Alright von 1964, ihr größter Erfolg. Danach Billy J. Kramer mit den Dakotas, die eigentlich aus Manchester kamen. Really Missed the Fight, die Merseybeats ebenfalls aus Liverpool. Gefolgt von Johnny Sandon and Remo 4, Lies. Die Remo 4 konnte man übrigens auf der ersten Platte von George Harrison, Wonderwall, hören. Auch aus Liverpool, The Denizens, You Don't Know What Love Is. Und Rory Storm spielte Dr. Feelgood, ein Stück von Willie Lee Perryman, der sich dann auch Dr. Feelgood nannte und den wir jetzt hören werden. Taxi, Taxi. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, bis zum nächsten Mal. Frank Framat Matthias. If you need a taxi, call 6963. Well, I know you get good service, baby, because that number belongs to me. If you're in a hurry, don't know what to do, call my number, baby, I'll be right out for you. I'll get you where you wanna be. Taxi, taxi, 6963. There's cabbies in every city. There's cabbies in every town. All those fellas are just like me. They knows their way around. But if in my city you happen to be, it's taxi, taxi, 6963. Let's get a taxi. Let's talk about taxi. Lady, do you want a taxi? I'm driving a taxi. So if in this city you happen to be, taxi, taxi, 6963, yay! Rock with me, man. Talk about that taxi cab. All worry, don't get yourself all in a stew. Just call my number, baby, I'll be right out for you. Pay what the meter read when the flag is down. The taxi cab will surely be round. Let's get a taxi. Whoa, I want a taxi. Taxi, taxi, taxi. Let's talk about taxi. Don't forget when you call for me. Taxi, taxi, 6963.